Wir haben heute Mittwoch, den 3. Juli 2024. Alle herzlich willkommen, die hier zuhören oder sich irgendwie dazugeschaltet haben. Ja, was ist passiert? Warum ein Podcast? Nun, an dem Tag, an dem zwei Präsidentschaftskandidaten, nämlich der jetzige amtierende Präsident Biden und der ehemalige und wahrscheinlich auch zukünftige Präsident Trump, im Fernsehen eine Debatte geführt haben, da ist etwas entstanden, was man so eine Art Nebelwand nennen könnte, auf ganz verschiedenen Gebieten. Erstens mal ist diese Debatte sowieso eine Nebelwand gewesen und das, was dann hinterher gemacht wurde, auch. Aber hinter all diesem Nebel hat das oberste Gericht der Vereinigten Staaten eine Reihe von Entscheidungen getroffen und eine davon, so harmlos wie sie sich anhört, die sogenannte Chevron-Doktrin, ist eine Bombe. Und es ist die Mutter aller Bomben gegen den tiefen Staat. Und vielleicht fangen wir da mal gerade mit an. Es geht um den Fall Loper Bright Enterprises gegen Raimondo. Nun, das sagt keinem von uns was. Das hätte auch mir gar nichts gesagt. Loper Bright Enterprises ist eine kleine Fischereiunternehmung gewesen. Die hat man aus dem Markt gedrängt mit dieser Entscheidung und das schon im Jahre 1984. Die Entscheidung war, dass die Beamten, die unterhalb der gewählten Politiker arbeiten, das sind also Ministerialdirigenten, Ministerialdirektoren und dergleichen, über langjährige Kompetenz verfügen und dass man deswegen die Auslegung von Gesetzen und auch die Schaffung von Verordnungen, klingelt da was? C, Glöckchen? Also auf jeden Fall auch die Erlassung von Verordnungen ihnen überlassen müsse, weil sie so kompetent seien und das alles ganz genau wüssten. Und damit hat man ganz klammheimlich, damals schon in den 80er Jahren, die gesamte Macht eigentlich, die in der Legislativen liegen müsste und die von den gewählten Volksvertretern ausgehen müsste, die hat man einfach eine Stufe tiefer verlagert und hat die in dieses hohe Beamtentum hineingeschoben, die nie gewählt werden, auch nie ausgewechselt werden, die einfach in ihrer Politkarriere da uralt werden und mit riesigen B-Gehältern und damit natürlich mit 100% der Bezüge dann in Ruhestand gehen irgendwann. Die gibt es auch bei uns, ja, das sind diese sogenannten B-Gehälter. Also wer in der Schule mal geguckt hat, so Oberstudienrat bis Oberstudiendirektor, das sind alles A-Gehälter. Das ist, glaube ich, dann das letzte ist A13 oder A14. Und dann geht es bei den Ministerien los mit B-Gehältern. Und da geht es dann hoch bis in ungeahnte Höhen. Und diese Leute sind damit gemeint. Diese Menschen, die eigentlich da ein Leben lang in den Beamtenstuben irgendwelcher Ministerien sich tummeln und da Sachen entscheiden, und da war die Entscheidung, man muss auf die horchen, weil die, ja, diese Beamten sind die Wissenden. Und damit hat man eigentlich dem Volk die Macht weggenommen, auch den Gerichten die Macht weggenommen. Die konnten jetzt nicht mehr nach der Gesetzeslage entscheiden, sondern mussten sich an die Auslegung der Gesetzeslage durch diese hohen Beamten halten. Und damit war eigentlich das Volk entmachtet. Und nun hat das oberste Gericht, das SCOTUS, Supreme Court of the United States, also dieses Gericht hat diese Bestimmung, diese Chevron-Bestimmung gekippt. Dieses Gesetz hatte auch einen, oder diese ja, Entscheidung hatte auch einen ganz merkwürdigen Namen, die hieß nämlich Chevron Deference und heißt zu Deutsch die Hochachtung vor dem Rangabzeichen. Oder die Hochachtung vor dem Rang. Und damit waren die Ränge dieser hohen Beamten gemeint, die in Summe genannt werden Senior Executive Service, SES. Und das sind diese Leute, die diese drei Buchstabenagenturen anführen, von denen es in den USA, aber auch bei uns zuhauf welche gibt. Und das sind auch genau diejenigen, die dann da einfach Gebühren erfinden, und Steuern erlassen und Dinge tun, ja, zu denen sie eigentlich nicht befugt sind, weil sie sind keine gewählten Vertreter des Volks. In dem Fall Loper Bright Enterprises ist das exemplarisch eigentlich zu sehen. Das ist ein kleines Fischereiunternehmen gewesen, Familienbetrieb. Und dann hat einfach die Fischereibehörde eine Gebühr erfunden von $700 pro Tag, um solche Betriebe zu überwachen. Also die haben einfach gesagt, wir haben hier eine Überwachungspflicht, dazu brauchen wir Knete und ihr müsst $700 pro Tag einfach abdrücken. Und das konnten die nicht. Und deswegen sind die einfach pleite gegangen. Und so hat diese Behörde kleinere Unternehmen aus dem Markt gedrängt und möglicherweise von den großen Unternehmen, die davon natürlich profitieren konnten, Bestechungsgelder gekriegt. Wissen tue ich das nicht, aber das ist zu vermuten, weil in vielen solchen Fällen also entweder Interessenskonflikte da sind, ja, oder tatsächlich solche Gelder fließen. Wir haben ja jüngst die C-Krise gehabt und da gab es ja auch ein Entscheidungsgremium, das sogenannte S3-Entscheidungsgremium. Das war im staatlichen Gefüge da angeordnet oder angesiedelt irgendwo. Das sind 15 sogenannte Experten gewesen, die natürlich unabhängig, alle ganz unabhängig solche Entscheidungen getroffen haben, wie die Leitlinien für die Medikamentenvergabe bei den Krankenhäusern und Ärzten. Und wenn man da mal reinleuchtet, und ihr könnt das ja mal machen bei Dr. Bodo Schiffmann, der hat das hervorragend analysiert, und dann sieht man, dass alle diese 15 Leute, die in diesem S3-Gremium drin sitzen, aufs Äußerste und Engste mit Big Pharma verquickt sind und entweder in ihren universitären Instituten als Drittmittelbeschaffung Gelder von der Big Pharma kriegen oder selbst dort in irgendwelchen Gremien drin sitzen oder drin gesessen haben oder seither drin sitzen. Also man hat denen zum Teil Dinge in Aussicht gestellt und dann haben die natürlich schön brav, jawohl ja, das abgewunken, was man da wollte. Und das ist viel einfacher, wisst ihr, diese Leute zu bestechen oder zu, ja, irgendwo durch Interessenskonflikte zu gängeln, zu führen, und ist ja insofern einfach, weil die werden ja nie ausgewechselt. Bei einem Politiker, da kommt in 4 Jahren eine Wahl und dann muss man den neuen Politiker erstmal wieder an Land ziehen mit irgendwelchen Bestechungen und den gefügig machen. Und manchmal klappt das und manchmal weniger. Und das ist immer ein Risiko. Und deswegen war es natürlich dem tiefen Staat sehr gelegen daran, eine Ebene tiefer ansetzen zu können, weil da ist mehr Beständigkeit, mehr Konstanz, mehr Berechenbarkeit. Naja, auf jeden Fall haben jetzt die Amerikaner mal zumindest wieder die Macht ein Stück mehr dem Volk gegeben. Das heißt, die Amerikaner, die können jetzt gegen unsinnige Entscheidungen solcher Beamter und solcher Behörden vor Gericht gehen und sagen, Moment mal, die sagen, wir müssten da irgendwas zahlen oder wir müssten da irgendwas tun. Das wollen wir nicht. Unsere gewählten Vertreter haben das nie entschieden. Wir wollen, dass diese Entscheidung und diese Verfügung oder diese administrative Verordnung zurückgezogen wird. Und dann müssen die Gerichte im Lichte dieser jüngsten SCOTUS-Entscheidung das bewerten und sagen, ja gut, wenn das nicht von irgendwelchen Häusern abgesegnet wurde, das heißt entweder das Haus des Kongresses, des Senats, in Washington D.C. oder, das hängt davon ab, ob das vielleicht auch auf Staatsebene sein muss. Da gibt es ja in jedem Staat einen eigenen Kongress, einen eigenen Senat. Und jeweils diese Gremien müssen das entscheiden und nicht mehr irgendwelche Beamten. Und das ist natürlich ein riesiger Schlag des obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten gegen den tiefen Staat, weil damit jetzt all diese Beamte nicht mehr zur Verfügung stehen. Man hat die da reingesetzt, man hat sie gefügig gemacht, auf welchen Wegen auch immer, und hat dann über diese Leute regiert, an den Häusern, an den Politikern vorbei. Ja, bei den Politikern ist es dann auch noch so ein bisschen fragwürdig. Warum haben die sich nicht dagegen gewehrt? Die hätten ja jetzt zum Beispiel im Kongress und Senat sagen können, wir entscheiden, dass diese Chevron-Regelung hinfällig ist. Man hat das aber bewusst nicht gemacht, weil das Ganze in deren Sinne war. Man hat dann einfach doppeldeutige Gesetze verabschieden können und der tiefe Staat konnte die über diese hohen Beamten interpretieren, wie er wollte. Und viele Gesetzestexte sind deswegen auch schnuddelig gemacht oder doppeldeutig gemacht, damit genau diese Wirkung entstehen kann. Und damit man diese Dinge auslegen kann, wie man es will. Das kann man ja auch ändern, wie man es will. Heute so, morgen so, das ist diese regelbasierte Weltordnung. Die hat man da ganz heimlich und sachte und leise in den letzten 40 Jahren dem Volk aufgedrückt und untergejubelt. Und das natürlich auch bei uns passiert. So viel dazu. Ihr könnt euch mal den jüngsten Rees Report anschauen vom heutigen Datum. Der erklärt das nochmal kurz, knapp und brisant und bringt es auf den Punkt. Und da sind auch Angaben von Namen der Behörden und so weiter. Könnt ihr alles da auflisten. Und unter dem Stichwort Chevron findet ihr in den sozialen Plattformen eine ganze Menge. Und da muss ich jetzt nicht große Romane erzählen, nur soweit, um klarzumachen, um was es da überhaupt geht. So, jetzt noch eine zweite Bombe. Krim. Ich habe neulich von Dr. Mattes Haug lernen müssen, warum diese ganze Scharade da und Rochade mit der Krim gemacht wurde. Was heißt erfahren müssen? Ich habe es nicht gewusst, ich habe es erfahren dürfen. So, das ist die eigentlich richtige und korrekte Formulierung. Dr. Haug hat gesagt, dass die Abtretung der Krim an die Ukraine keine Entscheidung war, die irgendein sowjetischer Politiker, in diesem Fall Nikita Khrushchev, getroffen hat, irgendwie was mit Alkohol, mit Wodka oder sonstigem Suff zu tun hätte. Sondern das war eine ganz klare, gezielte und brillante Entscheidung. Was ist der Vorlauf davon oder warum hat man das so gemacht? Nun, die Bolschewisten sind ja Ausgründungen des zionistisch-satanischen, kasarischen Machtapparates. Man hat ja mit diesen Sozialismen, das waren die Bolschewisten in Russland, das waren die Kommunisten unter Mao Zedong in China, das waren die Sozialisten unter Onkel Adi, diesem Import aus Österreich, hier bei uns im Land. Also es sind ja immer Sozialisten, Nationalsozialisten, andere Sozialisten und Internationalsozialisten und dergleichen. Das sind alles Ausgründungen des satanischen Zionismus. Und diese Leute haben den Bolschewisten damals riesige Kredite gegeben. Ja, da kommen wir auch wieder zu dem Öli von der merkwürdigen Bank da, wo der Scholz sich nichts mehr erinnern kann. Die waren da nämlich mit dran beteiligt. Und dieser Kredit, das wussten die, den können die Kommunisten nicht zurückzahlen. Wenn man Kommunisten Geld leiht, dann schmeißt es mit den Händen zum Fenster raus für ihre dubiosen Projekte und hinterher ist es weg. Also haben die von vornherein gesagt, wir wollen die Krim als Sicherheit, als Kollateral. Und da haben die Bolschewisten natürlich gesagt, ja klar, könnt ihr haben. Und deswegen hat Nikita Khrushchev einfach die Krim der Ukraine übergeben. Das war anlässlich der 300-Jahr-Feiern der russisch-ukrainischen Einheit. So viel zur Eigenständigkeit der Ukraine. Schon damals, das war 1954. Damit war das Kollateral jetzt nicht mehr im Sowjetreich, insbesondere nach dessen Zusammenbruch. Die haben natürlich den Kredit nie zurückgezahlt und der tiefe Staat, beziehungsweise die Zionisten, die konnten sich ihr Kollateral jetzt erstmal die Haare schmieren. Natürlich haben die gedacht, sie legen dann einfach die Hand auf die Ukraine und kriegen damit die Krim ganz beiläufig, als Beifang sozusagen. Gemacht, getan. Und das hat dann Putin gesehen. Naja, und Putin kennt ja diese Rabbiner sehr gut und er kennt sich auch mit dem Judentum aus und er weiß, was eine Shevua ist. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, eine Shevua ist eine Einheit von 7. Also wir würden hier sozusagen eine Heptade, nicht eine Dekade, das sind mit 10, sondern eine Heptade, das ist 7. Und das ist das hebräische Wort dafür, ist die Shevua. Und Shavuot ist die Mehrzahl davon. Und im alten Gesetz des Mose gibt es folgende Regelung. Nach einer Shevua von Shavuot, also nach einer 7er Einheit von 7er Einheiten, und das meint Jahre in dem Fall, also nach 7 mal 7 Jahren, das sind 49 Jahre, ist im nächsten kommenden darauffolgenden Jahr, das ist im 50. ein sogenanntes Erlassjahr. Und in diesem Erlassjahr werden alle Schulden getilgt. Das heißt, wenn sich jemand verschuldet hatte und geerbtes Grundstück verkauft hatte aus Not, dann fiel in diesem 50. Jahr dieses Grundstück wieder zurück in den Besitz der Familie, die es ursprünglich mal geerbt hatte. Das heißt, man konnte immer nur auf Zeit gewisse Dinge verkaufen. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Regelung, denn damit können sich keine riesigen Vermögen bilden. Das heißt, dieses Oligarchentum des WEF, unter dem wir heute in Sklaverei leben, wäre nie möglich gewesen, wenn diese Regelung bei uns Anwendung gefunden hätte. Also dieses Oligarchentum kann sich nur bilden, wenn Vermögen für alle Ewigkeit verlagert werden können. Wenn die nach 50 Jahren wieder zurückfallen, macht das keinen Spaß für die Oligarchie. Und jetzt hat Putin gewartet, bis so ein Erlassjahr rum war, und dann ist er hingegangen und hat in 2014 die Leute auf der Krim gefragt, wollt ihr wieder nach Hause zum Mütterchen Russland kommen? Und dann haben die natürlich zu 90% oder so ungefähr Ja gesagt. Naja, und dann war die Krim wieder russisch und kein Kollateral mehr. Und dann haben natürlich die Zionisten Schaum vor den Mund gekriegt. Insbesondere, weil diese Abstimmung genau an dem Tag des Purim-Festes war. Das ist eines der höchsten jüdischen Feste. Das ist eigentlich ein nicht-religiöses Fest. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wo das herkommt, da gibt es ein kleines Buch im Alten Testament, das heißt das Buch Esther. Da könnt ihr es nachlesen. Das heißt, diese ganze Geschichte um die Ukraine und um insbesondere die Krim ist nichts anderes als der Fetisch dieser Zionisten. Sie wollen ihr Kollateral wieder haben. Und da der Russe sagt, ihr habt's wohl nicht alle, kriegt ihr nicht, wir haben euch ausgetrickst mit euren eigenen Regeln, deswegen wollen die mit einem Weltkrieg Russland zerstören. Das ist der Hass gegen Russland. Da gibt es ja diesen Buchbinder der SPD, ehemaliger Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz heißt er. Der hat mal gesagt, für mich existiert das neue Deutschland, also die BRD, nur um die Existenz des Staates Israel und des jüdischen Volkes zu sichern. Deswegen schwören die beim Amtseinführungseid auch immer, dass sie den Nutzen des deutschen Volkes mehren. Sie reden nicht davon, dass sie den Wohlstand oder das Wohl des Volkes mehren, sondern den Nutzen des deutschen Volkes wollen sie mehren. Ja, aber den Nutzen für wen? Ja, für die Zionisten. Ihr findet diese Sprachnachricht von Dr. Mathis Haug in seinem Kanal am 30. Juni, 2 Minuten vor Mittag. So, bleiben wir mal bei Russland. Die setzen jetzt in der Ukraine, in dieser Auseinandersetzung, in dieser militärischen, neue Waffensysteme ein, die sie vorher nicht eingesetzt haben. Und das sind schwerste Bomben vom Typ FAB 3000. Das ist also eine der schlimmsten Bomben in dieser Welt, die unterhalb der Schwelle von Nuklear liegen. Das sind bunkerbrechende Bomben und sie kann selbst die am schwersten befestigten Stellungen brechen. Sie macht Unterdruck und zerreißt so auch alle Soldaten und alles Leben, was in der Nähe ist, ob unter der Erde oder oberirdisch. Das heißt, die Bombe muss gar nicht direkt treffen jemand, sondern die nimmt einfach die Luft zum Atmen und die Lunge platzt. Ende Gelände. Die Russen haben etwas gemacht in diesem Krieg, was sehr sinnvoll ist, aus ihrer Sicht natürlich, aus meiner auch. Sie haben die Verluste für sich selbst sehr gering gehalten und die Verluste auf der anderen Seite so hoch wie möglich gedreht. Und das Verhältnis dieser Verluste ist ungefähr 1:20 oder noch besser für die Russen. Also ein Russe fällt auf einer Seite und 20 auf der anderen Seite fallen an Ukrainern. Und das ist auch der Grund, warum das so ein Zermürbungskrieg ist und kein Offensivkrieg. Die Russen gehen ganz, ganz langsam vor. Das sieht man auch jetzt, obwohl die Geländegewinne immer schneller und größer werden. Sie sind jetzt vorgestoßen nach Toresk. Sie haben die Straße bei Chasov Yar gekapert und sind in Zverensk nördlich davon und Vugledar im Süden vorgestoßen. Das heißt, sie nehmen einfach immer größere Flächen und immer mehr Ortschaften ein. Und das ist noch immer in diesem riesigen Befestigungswall um diese Stadt Bachmut alias Artyomovsk. Also wer das mal auf der Landkarte anguckt, der stellt fest, da tauchen immer wieder diese schon bekannten alten Namen auf. Das sind diese Befestigungsanlagen, für die man sich mit den sogenannten Minsker Verträgen Zeit verschafft hat. Auch scheinen die Russen es fertig gekriegt zu haben, diese Patriot-Luftabwehrsysteme zu knacken. Sprich, sie können sie abschießen. Sie wissen ganz genau, sie können das Zeug unschädlich machen und damit haben sie natürlich die Lufthoheit in der Ukraine. Und deswegen können sie jetzt mit diesen FAB-3000-Bomben auch in der Westukraine operieren. Und das hat folgenden Vorteil. Waffensysteme kommen per Zugladung aus dem Westen an und dann wird einfach der ganze Bahnhof platt gemacht. Mit einer Bombe. Und diese Bahnhöfe, die sind nicht mehr verwendbar. Also wenn man da eine Rakete reinschießt, dann sind ein paar Schienen kaputt. Und die kann man wieder reparieren. Und nächste Woche ist der Bahnhof wieder intakt. Aber nach einer FAB 3000 braucht es Jahre, um den wieder aufzubauen. Das heißt, man hat da einfach einen Gang hochgeschaltet und zwar ganz gewaltig. So, zum Schluss nochmal ganz kurz zurück in die Vereinigten Staaten. Der SCOTUS, also dieses höchste Gericht, das hat nicht nur entschieden über diese Chevron-Regelung, sondern auch über die Immunität, die exekutive Immunität eines Präsidenten und hat festgestellt, dass der Präsident für Amtshandlungen Immunität besitzt. So, was sind jetzt Amtshandlungen? Also im Grunde genommen auch da, der SCOTUS hat dem tiefen Staat die schlimmste Wunde beigebracht, die man sich nur denken kann. Auch hier, eine Amtshandlung ist natürlich eine, die von der Verfassung gedeckt ist. Und alles andere ist keine Amtshandlung. Weil das Amt sieht ja vor, dass sich jemand an die Verfassung hält und für die Verfassung bzw. für deren Aufrechterhaltung arbeitet und damit für das Volk arbeitet. Wenn das anders ist und jemand gegen die Verfassung irgendwas macht, dann ist er eben durch diese Immunität nicht gedeckt. Dann ist das auch keine Amtshandlung. Weil amtlich ist ja nur das, was verfassungsmäßig gedeckt ist. Die Verfassung ist sozusagen der Arbeitsvertrag, unter dem gewählte Politiker für das Volk arbeiten. Und wenn sie dem Vertrag zuwiderhandeln, dann hat das Konsequenzen. Aber es hat insbesondere die Konsequenz, dass das eben keine Amtshandlung sein kann. Das heißt, Donald Trump hat jetzt eine Immunität. Aber seine Vorgänger, insbesondere der Herr Obama, keine. Nehmen wir doch mal diese vielen Flugzeuge voll Bargeld, die da in den Iran geflogen sind. War das eine von der Verfassung gedeckte Amtshandlung? Nein. Oder diese E-Mail-Server, die außerhalb des Regierungsgefüges gelaufen sind, mit denen also Hillary Clinton und Barack Obama und andere untereinander, aber auch mit anderen Mächten in dieser Welt einfach an den Gesetzen und Sicherheitsregeln der USA vorbei kommuniziert haben. Ist das eine Amtshandlung gewesen? Nein, das war nicht amtlich gedeckt. Denn sie hätten in dem Serversystem von us.gov bleiben müssen und nicht auf Gmail ausweichen. Das war illegal und deswegen keine Amtshandlung. Durften sie als Amtshandlung den politischen Gegner Donald Trump während seiner Wahlkampagne ausspionieren? Nein, das ist keine Amtshandlung. Das ist durch die Verfassung und durch kein anderes Gesetz gedeckt. Durfte Barack Obama beliebig Länder bombardieren, ohne den Kongress zu fragen und dort Zustimmung zu erlangen? Nein, die Verfassung erlaubt das nicht. Das ist keine Amtshandlung. Das heißt, das, was der SCOTUS, also dieses höchste Gericht, da entschieden hat, ist, Donald Trump kann nicht mehr strafverfolgt werden, es sei denn, er hat wirklich was Kriminelles gemacht, aber das ist ja erstmal noch nachzuweisen, das können sie nicht. Aber umgekehrt, Donald Trump kann jetzt den ganzen Vorgängern, Obama, Bush, Clinton und so weiter, direkt an die Wäsche für all diese nicht amtlichen Handlungen, die sie in ihrer Amtszeit begangen haben. So, und damit ist das im Grunde genommen auch abgefespert. Das heißt, in dem Moment, wo der Mann an die Macht kommt, kann er das Militär losschicken, all diese Leute festzunehmen und dann gibt's Gerichtsverfahren. Und die führen dann zu den entsprechenden Ergebnissen. Und es ist mutmaßlich dann auch bei uns so. Also das ist America First. Und man kann sagen, Germany second oder so irgendwas, weil wir sind ja nun ein besetztes Gebiet und so eine Art Provinz von den USA, zumindest wir hier ganz im Westen. Und Mitteldeutschland und die immer noch unter polnischer Verwaltung und unter russischer Verwaltung stehenden Gebiete, das ist schon mal eine ganz andere Sache. Da kommt jetzt dieser 2+4 Vertrag. Und da kann man davon ausgehen, dass Putin den zu einem für ihn und für möglicherweise auch Donald Trump abgesprochenermaßen besten Zeitpunkt zerrissen wird, gekündigt wird. Was wir machen können ist, wir können an die Botschaft von Russland in Berlin unter sos@russische-botschaft.de die Bitte formulieren, diesen Vertrag zu kündigen und uns erkennbar nicht einverstanden erklären mit dem Vorgehen des tiefen Staates hier gegen Russland. Das ist eine Option. Aber das entscheidet ihr. Ich lasse es für heute dabei bewenden und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao.